auch wenn der Amerikaner keine Leibwache wollte und der Polizei von Palermo nicht verriet, was genau er in der Stadt vorhatte, wollte Ciola ihn doch gut im Auge behalten. Pauli und Petrosino trafen sich in den folgenden Tagen mehrmals, wobei der Detektiv berichtete, welche Akten er gerade untersuchte und welche er als nächstes bräuchte. Auch Pauli hatte Informanten, die Petrosino in der Stadt beobachteten. Der Leutnant berichtete Ciola, der Detektiv besuche sogar im Dunkeln die gefährlichsten Unterweltbezirke, mache sich Notizen und treffe sich im Geheimen mit Informanten und hochrangigen Beamten. Wie genau die Polizei an diese Informationen kam, ob durch Beschattung oder Informanten, ist nicht bekannt. Vertrauen hatte man in Palermo jedenfalls nicht zu Petrosino. Ein Bericht fand sogar seine natürliche Vorsicht verdächtig. Er hält sich in jeder Hinsicht an den Brauch all jener Sizilianer, stand darin, die sich am besten geschützt fühlen, wenn sie, statt sich an die Behörden und die Ordnungsmächte zu wenden, ihr Vertrauen irgendeinem berüchtigten Kriminellen schenken, der in der Unterwelt etwas zu sagen hat. Was dieser unfreundliche Bericht unterstellte, war, dass Petrosino sich einen Paten ausgesucht habe. In Wahrheit war der Detektiv nur vorsichtig. Er benutzte Decknamen, vielleicht sogar Verkleidungen. Gewiss bewiesen Petrosinos Taten auch sein Selbstvertrauen, waghalsig war er aber nicht. Allerdings hatte er auch kein Vertrauen zu Ciola, was für diesen sicher ein Affront war. Offensichtlich war indessen auch, wenigstens für Pauli, wie gut Petrosino vorankam. Der Leutnant erkannte sofort, dass der Kollege aus Amerika tatsächlich über zahlreiche Informanten verfügen musste und dass einige davon auf höchster Ebene saßen. Die Dokumente, die Petrosino untersuchte, stammten garantiert von Personen mit ganz legalem Zugang zu richterlichen Kreisen. Hatte Petrosino einen geheimen Auftrag in Sizilien? Später tauchten Berichte auf, er habe neben den Nachforschungen zu bekannten Kriminellen noch andere, vertraulichere Ziele verfolgt. Für etwas später im Jahr war ein Besuch Roosevelts in Italien geplant, in dessen Folge ein amerikanischer Journalist behauptete, die Black Hand habe geplant, den Präsidenten dort zu ermorden. Doch Petrosinos Reise war geheim, wenigstens bis zu Binghams Interview, und es ist unwahrscheinlich, dass der Secret Service vorher schon davon erfuhr. Obendrein ist unklar, was ein Attentat auf Roosevelt dem Bund genutzt hätte. Die Mehrzahl seiner Mitglieder wurde von Gerichten der Städte und Bundesstaaten verurteilt, auf die der Präsident ohnehin keinen Einfluss hatte.